So, dann jetzt ganz offiziell schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch zur 20. Vorstandssitzung des 12. Bundesvorstands heute am 26.07.2018. Wir fangen heute etwas später an. Es ist 20 Uhr und 44 Minuten. Auf Wunsch eines einzelnen Bundesvorsitzenden übernehme die Versammlungsleitung ich. Anwesend sind Lothar, Thomas, Tobias, Petra und ich selbst. Entschuldigt sind Carsten, Lilly, Dolle und Sebolino. Die Beschlussfähigkeit ist damit gegeben und dann geht's an die Genehmigung des letzten Protokolls. Da habe ich jetzt schon 4 dafür Stimmen. Tobias, du müsstest dann noch sagen, ob du dafür oder dagegen bist. Tobias enthält sich. Damit ist das letzte Protokoll soweit genehmigt. Okay, die nächste Sitzung fängt sicherlich um 20.30 Uhr wieder an, hoffe ich doch sehr. Ich habe jetzt nur das Datum nicht so wirklich im Ärmel. Gabriele, kannst du mir helfen? Gut, sehr schön, vielen Dank. Am 9.08. Und das gilt dann hiermit auch als eingeladen. Damit sind wir beim Top 3, dem Bericht des Vorstandes. Carsten hatte Urlaub, ist heute arbeitsseitig verhindert. Sebolino und Lilly sind im Urlaub. Damit sind wir bei mir. Ich war auf der BUFO-Arbeitssitzung und habe ansonsten Routinezeugs gemacht. Hat jemand dazu Fragen? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei Lothar. Bitte, Lothar. Ja, hallo. Wieder zuerst die Finanzen. Wir haben Kontostände in Höhe von 684.000 Euro. Dem stehen gegenüber Verbindlichkeiten in Höhe von 302.000 Euro. Ja, was war so in den letzten 2 Wochen? Rechenschaftsbericht geht jetzt so langsam richtig los. Wir haben Bayern und Brandenburg beim Wirtschaftsprüfer. Im Prinzip fertig, aber noch nicht beim Prüfer ist Hamburg. Aber ansonsten haben noch viele Landesverbände einiges zu tun. Ansonsten, die Gliederungen haben jetzt diese Woche mal wieder Beitragsanteile vom Bund erhalten, vom zentralen Beitragskonto, dass das Geld mal wieder weiterverteilt wird. Und ich hatte so die üblichen Mumbles mit Beitragskonto und Schatzmeisterrunde. Wenn Fragen sind, raus damit. Balli, stehst du einfach nur noch am Mikro oder hast du Fragen? Okay, dann gehe ich davon aus, dass es keine Fragen gibt. Dolle hat einen Auswärtstermin, damit sind wir bei Thomas. Guten Abend, Thomas. Ja, wunderschönen guten Abend nochmal. Ich fange an mit den Mitgliederzahlen. Insgesamt 9.075, davon 26 schwebend, 4.248 davon stimmberechtigt. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin mit dem LKW gefahren auf dem CST in München. Wir waren schon eigentlich die letzten Jahre relativ gut besucht. Diesmal war auch sehr gut besucht. Hat Spaß gemacht. Waren alles nette Leute. Wunderbar. Lief. Ja, dann am Sonntag drauf war dann gleich die AV im Bezirk Oberbayern. Wir haben Listen aufgestellt für Landtagswahl, Bezirkstagswahl. Ja, ansonsten diverse Mammelsitzungen, IT, wird der Tobias gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, Gensec, ja, und was sonst noch so angefallen ist. Tagesgeschäft habe ich diesmal recht wenig Zeit aufbringen können. Dann nochmal Dank an Tor und an Schlumpf, die das zurzeit so aufrechterhalten und da sich durchkämpfen. Ja, das war's. Danke. Tja, ich danke dir. Habt ihr Fragen dazu? Ja, damit sind wir bei Tobias. Ja, hallo, ich bin auch schon da. Ich werde anscheinend leicht übersehen. Bin wohl nicht auffällig genug. Naja. Das liegt nur daran, dass du so weit oben stehst. Ah ja. Genauso die üblichen Themen. Zum Datenschutz bin ich diese Woche gar nicht gekommen. Und letzte Woche, Hauptthemen waren jetzt IT und Bio. Bei der IT war so, wir hatten einen Mumble mit Thomas und unserem IT-Angestellten. Da ging es so ein bisschen um die Zukunft der IT. Großthema waren auch die Pads. Da sind wir jetzt kurz davor, uns für CryptoPad zu entscheiden als Ersatz für die aktuellen Pads. Das war schon ein Vorschlag aus der Bundes-IT aus 2017, glaube ich. Und da bin ich jetzt auch davon schon relativ deutlich überzeugt, dass es die beste Lösung sein wird. Nicht perfekt, aber es wird uns auf jeden Fall weiterbringen als die aktuelle Situation. Genau, dazu gibt es dann noch mehr in Discourse und dann in der nächsten Sitzung den Antrag zur Umstellung. Das neue Redmine läuft jetzt auch. Das haben wir extern bei einer Firma machen lassen. Das geht jetzt dann ab heute in den internen Test. Und ich hoffe, dass wir dann in 2 Wochen damit produktiv arbeiten können. Dann beim BEO, da habe ich am Antragsportal einiges weiterentwickelt. Und ich habe die Projekteinführung für 2 neue Mithelfer gemacht. Die werden uns hoffentlich gut unterstützen in 2 Bereichen, in denen wir natürlich einen gewissen Mangel hatten, also bei Entwicklung und Design besonders. Da hatten wir im Prinzip noch gar keinen, der sich um das Thema gekümmert hat. Und ich hoffe, dass uns das wirklich weiterbringt. Ansonsten habe ich noch ein bisschen hier in Bayern diverse Wahldinge getan. Das war's. Ja, vielen herzlichen Dank. Habt ihr Fragen an Tobias? Dann gehen wir weiter zu Petra. Guten Abend, Petra. Okay, hallo. Kurz und knapp, Mitgliederverwaltung, wie Thomas auch schon sagte. Ein paar kleine Sachen zum P-Shop, den Gliederungsaccounts da noch mitgeholfen. UFO-Arbeitssitzung und dann war ich noch beim Mumble zum EU-Wahlkampf und habe da noch so ein bisschen. Das war's. Ja, vielen Dank, Petra. Habt ihr Fragen an Petra? Dann gehen wir jetzt weiter zum Tagesordnungspunkt 4, Anträge. Der erste Antrag ist der auf Veröffentlichung sämtlicher Verträge mit dem P-Shop. Ist der Antragsteller anwesend? Wohl nicht. Petra, bist du so nett und fasst mal kurz zusammen, worum es geht? Ja, kann ich kurz versuchen. Eigentlich bin ich der Meinung, das gibt nur einen Vertrag, das ist Gordons Honorarvertrag. Wir haben uns da eigentlich immer der Rechtsabteilung lange beraten lassen. Eigentlich ist das einfach aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Und ich werde auf jeden Fall dagegen stimmen. Nicht nur aus rechtlichen Gründen, auch aus menschlichen Gründen. Also Corinna hat das sehr gut begründet. Okay, inzwischen ist auch mein Rechner soweit, dass er mir den Antrag geöffnet hat. Ich lese mal kurz vor. Die Beschreibung lautet, Verträge mit bezüglich des P-Shops sollen veröffentlicht werden, bereinigt um personenbezogene Daten. Begründung, als Piraten fordern wir, dass Verträge der öffentlichen Hand veröffentlicht werden, solange Datenschutzbelange nicht betroffen sind. Als Piraten sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen, wie es ja auch der LV Hessen tut. Zudem stellen sich Fragen nach Besitzfragen, insbesondere bezüglich der Software, dem Code. Ja, erstmal an die Kollegen. Habt ihr dazu noch Anmerkungen oder Fragen? Also so, der Wortlaut vom Vertrag ist natürlich relativ blödsinnig, weil Verträge mit dem P-Shop oder bezüglich des P-Shops sind sämtliche Verkäufe, die er getätigt hat. Da vermute ich mal, dass das nicht die Intention ist. Ansonsten, Verträge bezüglich des Betriebs des P-Shops, ich kann die Intention verstehen. Dummerweise ist der hauptsächliche Vertrag, um den es Hessen bestimmt geht, von vorne bis hinten personenbezogen, weil es um eine bekannte natürliche Person geht. Von daher habe ich damit auch meine Probleme. Ja, vielen Dank, Lothar. Nochmal die Frage an meine Kollegen. Hat außer Lothar noch jemand Fragen oder Anmerkungen dazu? Dann gehen wir ans Sprechermikrofon. Da steht Bastian. Ja, guten Abend. Ich bin mir nun wirklich nicht ganz sicher, ob es nur einen einzigen Vertrag gibt. Und das würde ich dann doch nochmal hinterfragen wollen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass ihr ja schon bereits euch positioniert habt, mehrheitlich im Antrag. Nur ein bisschen Transparenz schadet, glaube ich, überhaupt nicht. Das geht auch zum Beispiel dahin, welche Software von wem entwickelt wird. Von mir ist auch Mr. Nobody, ist mir eigentlich auch Wurst, aber es gibt, glaube ich, ein bisschen mehr als einen Einstellungsvertrag. Und das ist, glaube ich, die Intention des Vertrages, des Antrages. Danke. Ja, ich danke dir. Okay, gibt es dazu noch weiteres zu sagen oder Anträge oder Fragen oder was auch immer. Dann stimmen wir das mal ab. Petra, Thomas und ich haben bereits abgestimmt. Das heißt also, ich hätte gerne noch die restlichen Stimmen. Lothar. Okay, damit hätten wir dagegen Petra, Astrid, Thomas und Tobias. Lothar enthält sich, weil er die Intention verstehen kann, aber aufgrund des Personenbezuges ein Problem hat. Das Ergebnis ist, der Antrag ist abgelehnt. Ich bedanke mich bei euch. Der nächste Antrag ist der vom letzten Mal mit dem Technikzeugs. Da gibt es inzwischen einen neuen und angenommenen Beschluss dazu. Wollen wir den überhaupt nochmal behandeln? Weil an sich war Thomas Gansko ja eigentlich damit zufrieden, dass wir uns ums Thema kümmern. Wie seht ihr das? Da brauchen wir doch eigentlich nichts mehr machen, oder? Nee, den Antrag jetzt brauchen wir tatsächlich nicht, weil wir haben ja, wie du schon gesagt hast, im anderen Antrag die entsprechende Anschaffung beschlossen. Und noch einen zweiten Satz anzuschaffen, wie hier, das braucht man dann nicht. Alles klar, okay. Dann machen wir daraus mal eine Nichtbehandlung. Hat jemand was dagegen? Damit wird der Antrag aus gutem Grund nicht behandelt. Jo, dann ist der nächste Antrag die Unterstützung des Münsteraner Kreises. So, jetzt beten wir mal kurz, dass mein Rechner schnell genug ist. Der Antragsteller ist Julius Bayer. Ist er anwesend? Okay, dann lese ich jetzt einmal kurz vor. Der Bundesvorstand möge den Beitritt der Piratenpartei Deutschland, Piraten, zum Münsteraner Kreis als institutionelle Unterstützerin beschließen. Dort ist dann auch ein Link zu finden. Begründung: Der Münsteraner Kreis setzt sich für evidenzbasierte Medizin ein. Ich sehe diese Arbeit thematisch von unserem Grundsatz- und Parteiprogramm gedeckt und erachte einen Beitritt aus gesundheitspolitischer Sicht für sinnvoll. Freundliche Grüße, Julian Bayer. Gibt es dazu jetzt Fragen oder Anmerkungen? Das hört sich jetzt nicht danach an. Dann gehe ich zur Sami. Ja, ganz kurze Frage nur. Was genau ist das, der Münsteraner Kreis? Ja, das steht eben dann in dem Link, wäre jetzt hier auch ein bisschen zu ausführlich. Ich habe einmal kurz drüber geguckt bin einfach auch deshalb dagegen, weil ich mir das erstmal wirklich eine längere Weile angucken möchte, was die so genau machen. Okay, danke dir. Bitteschön. Jo, dann würde ich mal sagen, wir stimmen es ab. Dagegen sind Carsten, der hat es vorab eingetragen, Petra, Astrid, Lothar, Enthaltung Thomas und Tobias. Mit der Anmerkung, klingt gut. Wir müssen jetzt so ein bisschen warten, er schreibt noch. Müsste ich noch beobachten, richtig. Das Ergebnis ist dann abgelehnt. Dann bedanken wir uns bei dem Antragsteller für den Antrag, gucken uns das Ganze noch etwas genauer an und dann schauen wir mal. Okay. Damit sind wir beim nächsten Antrag. Da geht es um den Zuschuss zur Gamescom 2018. 975 Euro möchten Sie gerne haben. Gibt es dazu Anmerkungen? Ja? Nachher? Ich höre nichts. Also, ich bin hier als Antragstellerin, falls ihr Fragen habt. Oh, ja, hallo. Moment, ja, ich bin das nicht gewöhnt. Du bist das, Manuela, ne? Genau. Alles klärchen. Gut, also ich habe keine Fragen. Kollegen, habt ihr Fragen? Das hört sich nicht so an. Superkonduktor? Ja. Aus welchem Bundesland kam denn die explizite Zustimmung? Kannst du das noch sagen? Rheinland-Pfalz. Ah, okay. Ich gehe mal davon aus, dass Nordrhein-Westfalen im Prinzip auch damit einverstanden ist, weil das ist ja eine große Sache in deren Bundesland. Also kein Problem, ja. Ja, gehe ich auch von aus. Superkonduktor. Ja, vielen Dank. Larian, du hast doch gerade erst Zuschüsse gekriegt aus NRW. Und jetzt holst du dir im Bund nochmal Zuschüsse ab. Da habe ich jetzt leider ein bisschen den Überblick verloren. Oder ich beginne den Überblick zu verlieren. Was hat denn jetzt der ganze Spaß gekostet? Und wie viele Zuschüsse hast du denn schon? Und wie viel sind denn noch offen? Der andere Zuschuss war für den CSD. Jetzt reden wir über die Gamescom. Die kommt noch. Ah, okay. Du hast mich sofort überzeugt. Alles klar. Sorry, das habe ich übersehen. Tut mir leid. Kein Problem. Jo. Okay, gibt es ansonsten noch Fragen, Meinungen, Anmerkungen? Dann stimmen wir das jetzt ab. Dafür sind Carsten, Petra, Astrid, Thomas, Tobias und Lothar. Damit ist dieser Antrag angenommen. Ja, denn Manuela, ne, macht was draus. Vielen Dank. Ich danke euch und so wie es aussieht, werden wir diesmal auch ganz geile Fächer haben. Denn wir stehen mit dem Antrag und das kriegen wir diesmal hin. Jo. Ganz klasse. Okay. Damit sind wir mit den Anträgen durch und beim Tagesordnungspunkt 5, Sonstiges und Fragen an den Bundesvorstand. Als Sonstiges habe ich hier auf jeden Fall nochmal auf einen Wikilink aufmerksam zu machen für die Unterstützungsunterschriftenformulare zur EU-Wahl 2019. Da gibt es Infos und die Formulare im Wiki. Der Link steht im Pad in der Zeile 159. Dann wüsste ich gerne, ob jetzt noch jemand was hat an Fragen, an sonstigen Dingen, die er oder sie gerne an uns herantragen möchte. Sami. Ja, ich wüsste gerne, was ihr genau für eine Art von Antrag braucht, denn es kommt ja offensichtlich nicht in die Pötte, die da besagt, wir möchten eine SG, eine Servicegruppe haben, die sich um den EU-Wahlkampf kümmert, mit Michael Ebner als derjenige, der die Teams einrichtet und beaufsichtigt verschiedene Teams dazu. Und ich frage jetzt bei Thomas Gaul zum 27. Mal nach und bei Alexander Spies auch. Und beide sagen, ja, das ist so kompliziert und das ist so schwierig und ich begreife es einfach nicht. Vielleicht bin ich zu blöd, dann sagt es mir, dann kann ich das hinnehmen und werde es überdenken. Aber ich begreife es nicht, weil wir brauchen diese Service-Gruppe und im Prinzip ist vieles schon klar. Und wir 9 Piraten von der Liste haben schon längst beschlossen, was wir wollen und wie wir es wollen. Und wir sind mit Michael Ebner einig und wir sind mit anderen einig und wir hätten das jetzt gerne in trockenen Tüchern, damit wir langsam anfangen können. Denn schnell anfangen auf den letzten Drücker hat noch nie funktioniert. Danke. Ja, ich danke dir. Mein letzter Stand ist, dass wir einen Antrag bekommen werden, der derzeit noch von Thomas Gaul formuliert wird. Ich hoffe ja sehr drauf und warte auch tatsächlich auch noch mit darauf. Und ansonsten habe ich jetzt nicht so sehr viel an weiteren Informationen, unterm Ärmel. Das heißt also, du bist keineswegs blöd, es dauert halt alles tatsächlich mal wieder seine Zeit. Und dann werden wir wohl in den nächsten 2 Wochen mal ein bisschen Dampf machen müssen. Das wäre ganz, ganz toll. Und ich bedanke mich vor allen Dingen für die Feststellung, dass ich nicht ganz blöd bin. Das ist sehr beruhigend. Danke dir. Okay. Könnte mir einer von euch einen Flyer schicken, wenn ich da stehe? Ich habe kein Infomaterial, gar nichts. Das Einzige, was ich habe, ist das alle Piratenkorpus. Moment. Jetzt mal kurz einen Schritt zurück. Du möchtest bitte was? Flyer über die Piraten, dass ich die Leute informieren kann, wenn ich da Unterschriften sammle. Ja, das wird auch noch erarbeitet. Es gibt derzeit noch keinen. Also jedenfalls noch keinen offiziellen. Tut mir sehr leid. Sowas wird mir ja dauernd versprochen und nicht gemacht. Das verstehe ich nicht. Ja, ich kann es jetzt allerdings im Moment auch nicht ändern, weil im Ärmel habe ich nichts. Grundsätzlich Infomaterial kriegst du so oder so mit Sicherheit, wenn du mal einmal kurz bei deinem Landesverband anfragst und sagst, hier hört mal, ich brauche Infomaterial über die Piraten, damit ich, wenn ich Unterschriften sammle, dann auch ein bisschen informieren kann. Normalerweise dann über den Weg. Ich werde sowieso demnächst nach Hamburg treppen, und wenn ich 100 voll habe, und die da abgeben. Und dann werde ich mir da ein bisschen Infomaterial mitnehmen. Ja, das ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Gut, alle Klarheiten beseitigt? Ja. Gut, hat sonst noch jemand Anmerkungen oder Fragen? Gut, das hört sich nicht so an. Dann beende ich diese Sitzung um 21:06. Bedanke mich ganz herzlich bei meinen Kollegen fürs Dabeisein, bei Gabriele fürs Protokoll, bei den Zuhörern und Sprechern fürs Zuhören und Input geben. Ich wünsche euch allen einen ganz entzückend schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.